Besitzer. Wird alles sehen verpflicht. Wird alles sehen gekreuzigt. Und alle sind kaputt. Von Reichstechnologie. Von Zeit-Economy. Von Qualität des Lebens. Und Kriegsphilosophie. 1, 2, 3, 4. Brüchen, kommt dann mit mir. 1, 2, 3, 4. Beide Hände reich ich dir. 1, 2, 3, 4. Meine Freunde, tanzt mit mir. 1, 2, 3, 4. Rundherum, das ist nicht schwer. Wir tanzen Adolf Hinkel. Benzin und Apolloni. Wir tanzen Spitzel drüber. Und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus. Und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus. Und unter Anarchie. I'm sorry. Good fun.